Ja, nach dem heutigen Termin werden die Verwaltungsgerichte als Gastreferenten für heute hier nach als Sie begrüßen darf, dass die Wort darüber kommt, sieht so jung aus wie ein planerischer Studenten. Er hat es als Kompliment gewertet, aber Sie sehen hier einen Lundus, der von einem sehr erfolgreichen Jugendlichen. Und als wir waren, der von zwei Startups beteiligt, nämlich die Box Alpha Systems, das ist das, was ich selbst genannt habe. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir dort auf äußerst unterhaltsame Weise das Thema Internet, Informationsaustausch für Internet und Sicherheitsaspekte der Internet einführen. Einmal, als ich das Gefühl hatte, die Firma dort zu besuchen, und man mir dann so eröffnete und zeigte, was man dort alles kann. Das war vor ein paar Jahren, seitdem weiß ich, dass Edward Snowden letztes Jahr eigentlich nur angefangen hat, Dinge zu berichten, die im Grunde genommen sind, und dann gesprochen haben, technisch und lange schon bereit zu wurden und möglich waren. So, ich freue mich auf den Vortrag. Nutzen Sie die Gelegenheit und stellen Sie an den Patschi auch Fragen, die gerne von der Vortrag setzen Sie. Ich fand es letztendlich auch mal ganz nett, dass man dann hinten sehen kann, wer wo läuft. Da. Kleine Randnotiz muss ich schon mal sagen: Wir hatten hier den Fall, dass sich immer hohe Studenten gesetzt hatten, gerade dann sexuell sehr explizite Inhalte auf seinem Notebook-Monitor präsentiert. Und da ging es darum, was man erfahren kann, ja, wenn man Frauen filmt. Lassen Sie diesmal wirklich für den Hintergrund gehen. Ja, so die Hintergrund werden wir uns nochmal und mit Fachschaftsdaten behalten müssen, wie viele Medien so einen Einsatz seitens der Studierenden wir noch tolerieren können. Kleiner Hinweis am Rande, wer Aufnahmen macht, also als Audio oder Video oder Fotos, verletzt im Grunde genommen dadurch Persönlichkeitsrechte. Also, daher bin ich Sie in der Hinsicht zurückhaltend zu üben. Und wer es noch nicht getan hat, schließt bitte jetzt alle Webseiten mit sexuellen explizit Inhalten. Ich möchte es nur nochmal betonen, dass ich natürlich mich sehr auf die Fragen, die wir da haben, freue. Bevor ich mit dem eigentlichen Inhalt anfange, würde ich noch ganz kurz was nach der Grund sagen, damit ich überlasse Ihnen auch, was Herr Seiser schon gesagt hat, die sind genau das, mit dem Sie hier zu tun haben. Deswegen hier ganz kurz, ich habe, wie gesagt, von 1991 bis 1997 hier an der Uni Leipzig-Informatik studiert. Habe danach, nach dem Semester für drei Jahre die freie Wirtschaft betrieben. Das war so ein bisschen die Gegenbewegung. Ich wollte erstmal raus aus der Universität, wo uns der Elternteil die Frage gemacht hat. Aber damit war ich immer so ein bisschen unzufrieden. Deswegen bin ich dann, als es sich ergeben hat im Jahr 2000, zurück an die Uni und habe dann im Ausland an verschiedenen Universitäten und dann letztendlich auch wieder hier in Leipzig als Mitarbeiter gearbeitet und habe dort Lehramt gemacht. Hier in Leipzig im Bereich Netzwerk als Thema, aber auch Betriebssysteme und habe nebenbei an meiner Forschung gearbeitet und an meiner Promotion, die ich dann aber dummerweise nicht zu Ende gekommen habe, weil wir eben bei zusammen mit ein paar Kollegen und Studenten von mir eine Firma gegründet haben. Das war 2005, die Leipzig GmbH. Die sitzt hier nach vor Leipzig, die gibt es auch immer noch, die haben wir 2010 an eine große Firma aus München, Rode Schwarz, also wie man sagt, verkauft. Die ist aber trotzdem noch seitdem auf Wachstumskurs und sucht auch permanent zwei Mitarbeiter. Die sitzen relativ nah von hier am Neumarkt und haben dort ein großes Büro. Und ich weiß nicht, ob dieser Teil der Einführung von Herrn Seiser sehr schmeichelhaft war, wirklich Emotionen. Ich muss dazu sagen, vieles von dem, was jetzt so nach und nach an sich kommt, sind Dinge, die wir tatsächlich so in unserem Geschäft schon gestolpert sind. Aber ich muss schon sagen, dass dieses Ausmaß des Einsatzes der Technologie schon überraschend ist. Also ich bin ein bisschen selten überrascht gewesen, was so tatsächlich möglich ist, wo man denkt, ein Schäfer das braucht. Das war schon relativ genau bewusst. Aber man muss es jetzt nur tun, was möglich ist. Das ist eigentlich die wichtigere Frage. Und das ist tatsächlich auch spannend, jetzt nach und nach eben mitzubekommen, was hier dieses Ausmaß ist. Und damit es nicht so im leeren Raum steht, würde ich hier ganz kurz mal was zum Hintergrund der Firma sagen, was wir eigentlich gemacht haben. Und das ist zum Ding, als ob wir die Geheimdienste der Welt in der Technologie versorgt haben. Das war nämlich nur ein ganz kleines, relativ kleines Nebengeschäft. Gestartet ist die Hockey GmbH letztendlich als, es war keine echte Ausgründung, aber die Idee kam schon aus der technischen Arbeit hier an der Uni Leipzig. Ich habe damals in meiner Forschungsarbeit mit Netzwerkmessung gearbeitet. Die Idee war dabei, immer irgendwo das Netzwerk anzuzapfen. Also sehen Sie jetzt schon die Parallele zu dem, was etwas uns erzählt. Das Netzwerk anzuzapfen und dann durch die Beobachtung des Netzwerkverkehrs, den die anderen Nutzer verursachen, etwas darüber zu lernen. Bei mir war damals der Fokus, etwas über die gefühlte Performance und Anwendung zu lernen. Also wie gut ist das Skype-Telefonat, was Sie über diese dicke Verbindung übertragen. Das geht natürlich hier in der Masse runter. Die Universität Leipzig mittlerweile immer mehr über 10 Gigabit-Netze als DSL-Netzwerk angebunden. Und jetzt ein einzelner Nutzer, der dort schlechte Erfahrungen bei der Nutzung von bestimmten Anwendungen macht, sei es zum Beispiel das YouTube-Videos joggen oder dass eben das Skype-Telefon nicht vernünftig funktioniert. Das sind so die Fragen, die ich in meiner Arbeit beantworten wollte. Und mir ist da gelungen, das war organisatorisch eine ziemliche Herausforderung, einen Netzwerkmonitor, also ein Messsystem, am zentralen Internetzugang der Uni Leipzig zu platzieren. Das war damals noch ein 150 Megabit-Zugang, das war 2003, und der wurde dann aufgerüstet auf ein Gigabit. Und an diese Stelle, wo wirklich der Klappenverkehr der Universität Leipzig und alle angeschlossenen Institute drüber lief, da habe ich mithilfe des Rechenzentrums einen Monitor installiert. Da mussten eine ganze Reihe Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben werden, wo eben festgestellt wird, welche Daten sich anschauen, welche Daten nicht anschauen dürfen, wie das technisch auch gewährleistet wird, dass eben keine persönlichen Daten anfallen oder auch angesehen werden können. Also das war schon eine Herausforderung, da ging es nicht nur um Technik. Aber am Ende hatte ich mit dem Messsystem Zugang auf den kompletten Netzwerkverkehr der Uni Leipzig. Und dort habe ich dann meine Messung gemacht, wo es letztendlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, um Qualität ging, um Qualität von Anwendungen. Auch irgendwann kam das Rechenzentrum zu mir und hat mich gefragt, naja, wir beobachten hier seit 2 Jahren einen riesigen Anstieg im Netzwerkverkehr. Wir sind zwar gewohnt, dass natürlich die Anforderungen oder dass die Nachfrage immer nach oben geht, aber es passiert im Moment viel schneller als sonst. Und wir haben da so eine Vermutung, was es sein könnte, aber wir können das eben nicht genau bestätigen. Und die Vermutung lag damals, das war so im Winter 2003, 2004, was denken Sie, was die Vermutung war? Was der Netzwerk von Herrn Schichten ließ, was kann man sagen? Facebook? Wie bitte? Facebook? 2003 gab es noch Facebook schon, ich glaube nicht. High Sharing. Gibt es halt immer noch, das ist glaube ich nicht mehr ganz so relevant wie damals, aber es war tatsächlich High Sharing, also Tauschlos in sogenannten Peer-to-Peer-Netzen. Ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber die haben letztendlich dafür gesorgt, dass überall im Internet, nicht nur an Universitäten, sondern wirklich überall, in allen Ländern, in allen Arten von Netzwerken, der Datenverkehr sprunghaft nach oben ging. Und man konnte es auch schlecht beziffern, weil die tauschlosen Programme auch so programmiert waren, dass der Verkehr, den die generiert haben, nicht leicht zu identifizieren war. Bisher gab es einen relativ standardisierten Einfachmechanismus, wo man sagen konnte, das ist ein E-Mail-Programm, das ein E-Mail verschickt oder sein Webbrowser, der auf einen Webserver zugreift. Das schauen wir uns aber auch in meinem Verlauf der Vorlesung an, wie das funktioniert. Aber diese Mechanismen, die sind freiwillig. Und die Tauschlosen haben sich natürlich nicht dran gehalten, auch ihren Verkehr überall den Stempel Tauschlosen aufzumachen, sondern die haben dort ständig wechselnde Stempel aufgemacht oder haben den Stempel E-Mail oder auch den Webverkehr aufgemacht, sodass sie nicht mehr, dass diese Verkehr nicht mehr eindeutig zugefunden war. Und da kam die Frage vom Rechenzentrum, könnt ihr unabhängig von diesen nicht funktionierenden Standardstempeln herausfinden, wie viel Verkehr tatsächlich tauschloser Verkehr ist? Und das habe ich dann als Praxisarbeit, als Diplomarbeit an einem der Studenten, die ich heute habe, herausgegeben. Und der hat ein Stück Software entwickelt, was in eine ziemliche Kategorie in der Industrie, über die wir sprechen, reinfällt, die uns damals aber gar nicht bewusst ist. Der Fachbegriff dazu, und wenn Sie es mal googeln, da werden Sie da ganz viele Treffer finden, der nennt sich Deep Packet Inspection. Ganz kurz Anruf, wer schon mal was von Deep Packet Inspection gehört? Das war so da schon ein Tagesthema, Tagesschau. Das läuft letztendlich nicht weiter, als dass man in den Datenverkehr hineinschaut, und zwar nicht bloß hineinschaut, und zwar nicht bloß in die Header-Dateien, wo die Adressinformationen stehen, sondern auch in die eigentlichen Nutzerdaten. Und zwar mit dem Zweck herauszufinden, was übertragen wird. Und ist dieses, was übertragen wird, ist ein sehr lebbarer Begriff. Wir waren letztendlich nur daran interessiert, herauszufinden, welches Programm die übertragen gestartet hat. Aber da ergibt es natürlich jetzt auch das Missbrauchspotenzial, weil wenn man erstmal da schaut, da kann man auch nicht nur lernen, welches Programm die Daten geschickt hat, sondern auch welche Daten geschickt wurden, was da drin steht, welche Dateien ausgetauscht wurden, Namen, Telefonnummer, Adresse, Kreditkartennummer. Und da an dieser Stelle wird es eben kritisch in Bezug auf den Datenschutz. Wir haben an der Stelle gestoppt, wo wir wussten, okay, das ist jetzt das ist verkehrt von einem Parser-Client oder Idaki-Client. Das sind so große P2P-Netzwerke, die damals wirklich viel Verkehr erzeugt haben und auch heute zum Teil noch relevant sind. Wir haben dann einfach die fünf größten Netzwerke kompiliert. Das war Idaki, das war Kazaa, das war BitTorrent, die anderen beiden sind jetzt entfallen. Jedenfalls haben wir fünf Mechanismen, um diesen Verkehr zu erkennen, implementiert und haben dann mit diesem Netzwerkmonitor hier am Rechenzentrum gemessen über einen Zeitraum einer Woche, wie viel Verkehr das ausmacht. Im Verhältnis zum Gesamtverkehr der Universität Leipzig. Das heißt, alle Studenten, alle Mitarbeiter, alle angeschlossenen Institute. Was schätzen Sie, welcher Anteil an Pauschlosenverkehr da ausmacht? Wie viel Prozent? 60? 60 habe ich gehört. Ja, ich alles gute Schätzung, es kam hier im Wochenmittel 70% raus. zu bestimmten Nachtzeiten, wo wenig Leute aktiv, also interaktiv am Netz gesessen haben, gestürmt haben, da ging es hoch auf 95%, also gab es nichts anzuklären im Vorschlussverkehr. Es war auf jeden Fall so viel, dass natürlich man im Rechenzentrum in der Selbstordnung war und die Art und Weise der Nutzung. Davon abgesehen, von Tauschschlüssen natürlich auch sehr, sehr viel Urheberrecht geschütztes Material ausgetauscht. Das ist nicht per se ein Problem mit Tauschschlüssen. Also man kann mit Tauschschlüssen natürlich auch legale Inhalte austauschen. Aber Fakt ist auch, dass, und da muss ich jetzt mal schätzen, dass über Tauschschlüssen 90% urheberrecht geschütztes Material ausgetauscht wird. Das ist dann illegal oder wo der Austausch bei einem Gesetzesverstoß des Urheberrechts darstellt. Das war jetzt weniger die Motivation beim Rechenzentrum, da ging es mehr darum, wie nutzen wir die Ressourcen, die ja auch vom Land und vom Bundesinitiativ bezahlt werden für das Netzwerk. Und dann kam die nächste Frage, was können wir dagegen tun? Und da war die erste Idee, die wir hatten, lasst uns doch einfach die Informationen, welche Datenübertragung jetzt zum Beispiel BitTorrent ist, an die Firewall schicken und die soll es blockieren. Das Problem ist aber, dass Tauschbörsen ganz, ganz viele von diesen Datenverbindungen in kürzester Zeit aufmachen. Und wir haben es da mit so 10.000 bis 50.000 neuen Datenverbindungen pro Sekunde zu tun. Firewalls sind nicht dafür gebaut, so viele neue Regeln zum Blockieren von Daten in Echtzeit aufzunehmen. Und deswegen haben wir dann letzten Endes eine Linux-Firewall-Implementierung genommen und haben die um diese Erkennungsroutine, die wir für unser Netzwerkmonitor gebaut hatten, ergänzt, sodass das sozusagen alles in einem System passiert. Und die haben wir dann testweise an eine Verbindung zu einem Studentenwohnheim gehängt. Dieses Studentenwohnheim war über eine drahtlose Richtfunkverbindung, wir sprechen später auch noch, angebunden. Und die war permanent so belastet, dass häufig im Studentenwohnheim selbst die Anmeldung als Netzwerk nicht mehr möglich war. Und die Vermutung war, dass das auch durch die Auslastung des Tauschlosenverkehrs zustande kam. Was dann gemacht wurde, ist, dass auf dieser Verbindung der Tauschlosenverkehr auf 20 oder 30% des Gesamtvolumens reduziert wurde. Und bei einem Schlag war die Performance für alle anderen Anwendungen viel, viel besser. Und dann hat man sofort rechtzeitig gesagt, hey, das ist gut. Wir wollen es jetzt aber gar nicht festlegen, weil es ist egal, ob die Studenten 10, 20 oder 30% des Volumens nutzen. Wir wollten nur sicherstellen, dass alles einfach nicht behindert wird. Und da haben wir uns nochmal zurück an den Rechner-WG gegeben und im Prinzip nochmal programmiert. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir das System in die Lage gesetzt haben, zu priorisieren. Dass es mal nicht ein festes Limit eingibt, 10% der verfügbaren Datenrate, sondern dass man sagt, alle Tauschschlüsselverkehr hat eine niedrigere Priorität als alle anderen Verkehr. Und so eine Regel bedeutet, dass wenn kein Verkehr da ist, können die Tauschschlüssel alle freien Ressourcen das bis zu 100% nutzen. Aber wenn ein Verkehr da ist, also sprich, wenn jetzt jemand am Rechner sitzt und E-Mails liest oder im Webserver, dann verdrängt dieser Verkehr, der da erzeugt wird, den Tauschschlüsselverkehr. Genau das haben wir implementiert. Das wurde dann so hier in der Umleitung eingebaut und letztendlich war es die Lösung, die wir einfach so machen. Weil das Rechenzentrum kann den Studenten sagen, wir geben euch immer alles, was wir haben. Aber in Situationen, wo wir die Ressourcen für wichtigere Dinge brauchen, dann reservieren wir uns diesen Pass. Und an dem Punkt haben wir natürlich dann die Idee, einstellen, dass das Problem an der Umleitung ist. Das ist ein Problem vermutlich in jeder Altersgruppe in Deutschland und vermutlich an jeder Altersgruppe weltweit. Und Tauschschlüssel werden nicht bloß von Patienten in Universitäten genutzt, sondern auch ein Privatanschluss. Vermutlich hat jemand wie die Deutsche Telekom oder KM Deutschland, die unsere Internetprovider alle heißen, ähnliche Probleme. Und wir haben dann eine Marktanalyse gemacht und es war natürlich so, dass sie alle diese Probleme hatten. Und dann haben wir sozusagen dieses System, das wir in Leipzig gebaut haben, zu einem Produkt entwickelt. Und das war das Produkt, was zu der Gründung der Inno GmbH in 2005 geführt hat. Und das ist das, was mittlerweile in der Industrie-Bereich als Internet Policy Control bekannt ist. Hier geht es also schon lange nicht mehr darum, Tauschschlüssel zu limitieren. Wir sind tatsächlich angetreten am Anfang mit einem Peer-to-Peer-Filter, der nur Tauschschlüsselverkehr drosselt. Aber irgendwann kamen dann ganz viele Anforderungen hinzu, da ging es dann gar nicht mehr darum, bestimmte Anwendungen zu reduzieren, sondern dass man wirklich sagen kann, ich will jetzt nutzerspezifisch Regeln festlegen, welche Anwendung oder welche Art von Anwendung zu welcher Tageszeit basiert auf welchem Tarif eventuell mit höherer Priorität verhandelt werden. Und jede Anwendung hat unterschiedliche Anforderungen an das Netzwerk. Denken Sie nochmal zurück an den Skype-Telefonat, Sprachtelefonie. Da hat man sehr geringe Anforderungen an die Bandbreite, man braucht dort letztendlich 100 Kilobit pro Sekunde an verfügbaren Durchsatz und dann kriegt man im Gespräch eine sehr gute Qualität durch. Aber diese 100 Kilobit pro Sekunde brauche ich auch zu jeder Zeit. Das heißt, ich kann es mir dann nicht leisten, dass für eine Sekunde oder für 10 Sekunden das Netz mal stärker ausgelastet ist, weil dann ist die Sprachqualität schlecht. Das ist bei einem Park noch riesengroße Datei. Dürfen Sie die kurzzeitigen Ausfälle nicht. Aber ich will eine hohe mittlere Reihe verfügbarer Datenraten zu übertragen. Und das sind so diese Arten von Regeln oder auch Policy auf Englisch, die wir dann in dem Produkt implementiert haben. Und heute gehören uns zu den Kunden der GmbH vor allem mobile Netzbetreiber, weil in mobilen Netzen ist die Ressourcenbandbreite natürlich noch viel wahrer als bei Kabelgründen. Das schauen wir auch noch an, weil jede mobile Kabel kriegt immer um den Faktor 10 bis 100 ungefähr in der Leistungsfähigkeit in der Drahtgebundenen Medien hinterher. Deswegen ist das Problem dort auch wirtschaftlich, auch nicht wirtschaftlich viel kritischer und das ist sozusagen jetzt ein Hauptgrund. Jetzt zurück zur Situation. Der Kern dieses Systems war eine, war nach wie vor diese Intelligenz, diese Deep Packet Inspection, dieses Deep Packet Inspection System, was der Student von mir geschrieben hat, was in der Lage ist, sicher den Verkehr in der Applikation zu erkennen. Gibt es Applikationen im Netz, die versuchen, sich um jeden Preis zu tarnen? Das ist Verschlüsselübertragung, ein gutes Beispiel hier Skype. Sie können dann die Verkehrsmitschnitte aus dem Netzwerk sehen. Da kann man viele Programme auf den NAS identifizieren, ganz leicht, weil da irgendwas drinsteht, was sie erkennen können. Bei Skype insbesondere wird sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt, damit man eben nicht erkennen kann, dass es sich um Skype handelt. Und genau diese Fähigkeit von unserem System, auch solche Handübertragungen oder Verschlüsselübertragungen sicher zu erkennen, hat plötzlich das auch für Leute interessant gemacht, nicht daran interessiert waren, das Netzwerk zu regulieren oder zu kontrollieren, sondern wo es um die Überwachung ging. Da ging es halt darum, herauszufinden, mit welchen verschlüsselten System kommuniziert jemand. Und da haben wir ein zweites Grundspiel entwickelt, das war ein passives System, ähnlich wie das Messsystem, was ich eine Gemeinde entschieden habe, das also Verkehr nicht reguliert, also nicht durchleitet, sondern nur Verkehr empfängt, das dann analysiert und dann eben Statistiken darüber erstellt, welche Programme benutzt wurden, was mit dem Programm gemacht wurde, welche Operationen ist es jetzt ausgehend, so ein eingehendes Signal zum Beispiel. Bis hin zu, wer hat gesehen, da geht es natürlich auch in den kritischen Bereich rein. Und da muss man ganz genau schauen, was erlaubt hier die Regulierung, die Gesetzgebung. Und da muss man auch eng mit den Kunden zusammenarbeiten. Und in dem Fall sind halt Ermittlungsbehörden, durch Polizei, vielleicht auch Geheimdienste, weil ich sage, das klingt immer sehr glamourös, aber die technischen Mitarbeiter von den Geheimdiensten auch angestellt, das haben wir dann gemerkt, das sind auch Beamte. Weniger schauen wollen, als man sich das gemeinsam vorstellt, wir haben uns hier in den Casino getroffen. Und am Ende war es auch so, dass dieser Bereich zum2010 haben wir einen neuen Programm gegründet, die interessanterweise die gleiche Basistechnologie benutzt, also diese Erkennung von Datenverkehr, aber zu einem ganz anderen Zweck, nicht mehr zur Zugreifung von Ressourcen im Netzwerk, sondern zur Sicherheit, zur Gewährleistung der Sicherheit im Netzwerk. Und da kommen wir zu den Firewalls. Die Architect Systems GmbH AG wurde 2010 gegründet. Wir sind heute 40 Mitarbeiter bei der DIPOC GmbH. Und die Antwort baut heute Firewalls, nichts anderes. Und zwar sogenannte Next Generation Firewalls. Und Next Generation Firewalls gegenüber den normalen Firewalls zeichnet sich vor allem durch eine Funktion aus, nämlich dass die Applikation an solche sicheren Merkmalen, wie wir die bei ihm auch entwickelt haben, erkennen kann. Und damit auch Sicherheit und Regeln, wie diese Person darf diese Anwendung nutzen und diese Anwendung soll blockiert werden, deutlich erhöhen. Und das ist das, worauf wir uns hier fokussieren. Und da will ich jetzt ja auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wir reden jetzt hier in auf den nächsten Folien über die Grundlagen des Netzwerks. Und ich habe über den Stoff zwei Veranstaltungsumführungen. Sehr schön. Das letzte Mal haben wir es ja nicht gepackt in eine Veranstaltung. Deswegen werden wir uns heute die Netzwerkgrundlagen anschauen. Am nächsten Mal weitermachen, was wir nicht geschafft haben. Und dann im zweiten Teil, im nächsten Folien, werde ich Ihnen ein bisschen etwas zum aktuellen Stand im Bereich Netzwerksicherheit erzählen. Das ist heutzutage viel relevanter für Sie, als wenn ich nur 10 Jahre oder 5 Jahre erzählen wollte. Also im sehr frühen Semester, wie in Kairo funktioniert, da hätten Sie vielleicht recht sagen können, was interessiert mich das. Aber wenn Sie heute Ihre Endgeräte zur Hand nehmen, ist völlig egal, was es ist. Es kann ein Smartphone sein, es kann ein iPad, also ein Tablet sein oder ein Rechner. Die haben heute alle Firewall-Dienste eingebaut. Und als Informatikstudenten sollten Sie natürlich grundlegend Verständnis davon haben, was da vor sich geht. Und ich gebe Ihnen einfach mal so einen, je nachdem, wie viel Zeit haben, 20, 30 Minuten Überblick über den aktuellen Stand der Technologie, die wir dann 2010 entschieden haben, die ungefähr 100 Firewall-Programme zu bringen. Da ist aber wichtig, dass man irgendwann mal das Jahr macht. An dieser Stelle würde ich überleiten zum ganz normalen Stoff. Schauen wir uns also an, wie Vernetzung funktioniert. Erstmal auf der Basis-Technologie, dann schauen wir uns an, wie das Internet in Grundzügen funktioniert. Und als eine wichtige Anwendung und eine wichtigste älteste Anwendung im Internet, die E-Mail funktioniert. Als erstes die Frage, warum braucht ihr Vernetzung? Das kann man heute eigentlich keiner erzählen, weil vermutlich ist eins von der Endgeräte sollte dabei auch nicht vernetzt. Die meisten werden vermutlich in dem Moment sogar online sein, die können vernetzt sein. Natürlich ist es nicht nur Zugriff auf Datenbestände, das sind nicht nur Datenbestände, sondern heute ist es der Zugriff auf die Cloud im weitesten Sinne. Das heißt, wenn Sie Facebook nutzen, steht natürlich bei weitem, dass die Informationen, was Sie da angezeigt bekommen, das ist alles nicht für Ihr Handy gespeichert, sondern das liegt irgendwo in einem Rechenzentrum, was Facebook betreibt. Und das ist hier für alle wirklich Anwendungen. Das heißt, Sie müssen auf die Datenstellen zugreifen. Sie müssen Dokumente austauschen, Nachrichten austauschen. Wenn ich heute ein Drucker ins Netzwerk brennt, das ist heute was völlig normal ist. Also auch zu Hause habe ich einen Drucker, der normalerweise über WLAN oder Fahrtwissen Netzwerk angebunden ist und von jedem Endgerät auch einfach gucken kann. Im Geschäftsbereich natürlich ist ganz wichtig, wenn ich also Dienstleistungen, E-Commerce, E-Government, was in den letzten Jahren ja auch in Leipzig deutlich fortgeschritten ist, wo man also Bürgergeld sparen oder online abrufen kann und eine digitale Signatur auch online einreichen kann. Homebanking, Regulierung, alles in Beispiel. Wie hat sich das Netzwerk entwickelt? Da muss man sagen, da hat es ein bisschen Weltbewegung gegeben. Da sehen Sie es auf der linken Seite, wie es früher mal ausgesehen hat. Und auf der rechten Seite, wie das Netzwerk dann sich modernisiert hat. Aber da hat sich dann eigentlich durch die Cloud-Bewegung, die ich eben schon angesprochen habe, wieder so eine bisschen Rückbesetzung ergeben. Wir hatten am Anfang Situation, dass wir an zentraler Stelle Webclips hatten, die nur im Schluss nicht unbedingt leisten. Die waren relativ dumme Terminals angeschlossen und die haben auch den Mainframes, auch den Datenstand der Mainframes zugeschrieben, aber auch die Rechenleistung der Mainframes. Irgendwann hat sich das natürlich immer mehr in die Endgeräte gefragt. Wir hatten dann sehr leistungsfähige PCs, die über lokale Netzwerke verbunden waren und wo wir Daten verteilte Datenleitung hatten. Und jetzt in letzter Zeit, vor allem durch, den Cloud-Computing-Ansatz, wird dieser zentralisierte Ansatz immer wichtiger. Es sind dann keine Mainframes mehr, sondern es ist ein großes Serverfarm. Aber letzten Endes ist es auch eine zentralisierte Datenhaltung an einer Stelle, wo das Management, oder dass man sich als Nutzer von seinem Endgerät, sei es ein PC, sei es ein Smartphone, darum kümmern muss. Und Sie sehen hier als wichtigen Nachteil der verteilten PCs, dass man inkonsistente Datenzustände hat. Dass wenn man mehr Bereiche hat, auf denen man Daten hält, und nicht an zentraler Stelle, hat man das Problem, dass man inkonsistent werden. Nehmen Sie ein ganz einfaches Beispiel. Jeder hat auf seinem Rechner in einer Firma ein Adressbuch. Das ist klar, wenn die miteinander nicht abgeglichen werden, dann dürfen die irgendwann auseinander. Wenn man diesen Fall speichert, hat man das System nicht. Das Problem kennen Sie zu Hause, wenn Sie alle Ihre Endgeräte, die Sie heute besitzen, miteinander synchronisieren, dann stellt sich nichts weiter her, als die Datenstände konsistent zu halten und die mit irgendeiner zentralen Stelle abzugleichen. Also letztendlich ist genau das Gleiche, was wir früher auch hatten. Was den Grund ausgemacht hat, und wenn ich jetzt eingesetzt oder heute noch eingesetzt werden, kann ich mal möchten. So, wir fangen jetzt an, so ein bisschen uns verbunden von der technischen Ebene nach oben zu der alternativen Ebene durchzuhandeln. Und wir schauen uns als erstes die Farben und Medien an. Also worüber, welche technischen Medien, also wirklich Farben, werden heute Daten übertragen. Und Daten ist auch noch abgegeben. Nur so in den 90er Jahren waren die Kupferkabel als altes Medium abgeschrieben. Die sind durch eine Technologie zu einer Renaissance gekommen. Und deswegen sprechen wir heute im Jahr 2014 noch über konstruierte Kupferleitungen, die zum Teil vor über 100 Jahren in der Erde oder in der Luft verlegt wurden. Mit dieser Begriff Kupferleitung können wir analoge Telefone übertragen, analoge Telefongespräche übertragen und mit der ähnlichen Technologie mit Modems dann auch bis zu 56 Kilobit pro Sekunde an Daten. Das ist natürlich veraltet und vermutlich hat noch keiner von Ihnen jemals so ein Modem in der Hand gehalten. Das ist alles seit, sagen wir, 10 Jahren vorbei. Dann kam ISDN, damit konnte man den digitalen Vertrag. Wir haben seit 1994 ISDN. Ich kenne das nur von meinem Opa. Wir hatten immer schon ISDN. In fast allen Bereichen, beziehungsweise der marktdominierte Übertragungsstandard, zumindest ja in Europa, ist DSL. Und DSL nutzt interessanterweise die gleichen verdrillte Kupferleitungen, die auch für Telefon verwendet wurden. Man hat nämlich dann irgendwann herausgefunden, dass in diesen Leitungen viel mehr Potenzial steckt, als für Telefon verwendet wird. Und mit aufwendigen Modem-Implementierungen auf beiden Seiten war es dann eben möglich, diese Bandbreite, das ist genau dieses Potenzial, also Potenzial bei den Übertragungsmedien letztendlich verfügbar, Bandbreite. Diese Bandbreite wurde dann durch neue Technologien bei den Modems und bei den Endgeräten angezapft werden und damit sind heute Übertragungen bis in den 100-200-Megapositionen-Bereich möglich. Und das ist auch das, was wir heute bei den Internetprovider buchen können. Die Alternative dazu, die gibt es auch schon sehr lange, sind die Koaxialkabel. Die sind deswegen extrem attraktiv, weil die durch die Fernsehverkabelung und die Kabelfernsehen schon an vielen Stellen verlegt waren. Die waren also teilweise in die Haushalte geführt. Und was man da gemacht hat, ist, dass man einfach die verfügbare Bandbreite, die für die Fernsehübertragung zur Verfügung stand, reduziert hat. Und hat gesagt, ein Teil wird nach wie vor für Fernsehen verwendet, aber der andere Teil, den nutze ich für digitale Übertragung. Und das ist das, was zum Beispiel Anbieter wie Kabel Deutschland macht. Der überträgt über koaxiale Kabel. Und die sind relativ flexibel in der Zuweisung der Bandbreite. Also rein technisch ist da eine beliebige Aufteilung zwischen Fernsehen und digitaler Übertragung möglich. Sie müssen natürlich sehen, dass sie immer noch die Fernsehkanäle, die sie transportieren müssen, darüber bekommen. Und alles andere können sie dann für die digitale Übertragung reservieren. Also rein praktisch ist das halt so, dass man dort in den Bereich über Megabit pro Sekunde in so einem Kabel übertragen kann. Und sie können bei Kabel Deutschland, ich weiß gar nicht, was die das schnellste Paket heute ist, also die schnellste Datenrate, ich glaube, sie bei 100 Megabit pro Sekunde an Durchsatz für den Kabelanschluss. Dann geht es weiter mit Glasfaser in der Praxis. Ich kann man über Glasfaserkabel heute 10 bzw. 40 Gigabit pro Sekunde auf den einer Farbe übertragen. Farbe bedeutet, es werden hier mehrere Kanäle sozusagen gleichzeitig durch eine Glasfaser übertragen, indem man verschiedene Frequenzen verwendet. Also genauso wie wir durch die Luft durch verschiedene Frequenzen funken können, zum Beispiel ein Radio, klassisches UKW-Radio, und die sich eben zwar überlappen, aber wieder trotzdem einzeln ausfiltern können. Genauso passiert es bei Glasfaser mit Wellenlängen. Und durch die Überlagerung von mehreren Wellenlängen kann man wirklich parallel mehrere von diesen 10, 40 Kilobit pro Sekunde Kanäle übertragen. Und im Moment sind da praktische Systeme verfügbar, wo man 8 Kanäle parallel hat. Und im Labor geht es schon viel weiter, also die Kapazität von Glasfaser ist viel, viel höher. Und da gibt es also Laborfinanzierungen, die bis in den zweistelligen, dreistelligen Kernbereich gehen. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch genügend Luft. Habe ich vielleicht noch mehr. Und das ist letztendlich auch das, wo man testen muss im Vergleich zu analoger Kommunikation. Das heißt nicht über die Luftschnittstelle. Was ist da möglich? Da hatte ich gesagt, das hängt da immer um den Faktor 10 bis 100 von dieser her. Kann man zwar sagen, da gibt es eine sehr schnelle Evolution, aber die gibt es auch noch auf der Festnetzseite, also immer von der Glasfaser, aber auch auf der Kupferseite. Und deswegen wird es diesen Abstand immer geben. Bei der Funkübertragung haben wir zum einen den Richtfunk, das wird für Satellitenverbindungen benutzt, dass also man eine gerichtete Antenne zu einem Satelliten ausrichtet und da geht man nach oben und auf der anderen Seite nach unten und da kann man im Prinzip auf weite Entfernung kommunizieren. Da sind mehrere Gigabit pro Sekunde an Durchsatz möglich. Dann gibt es die sogenannten terrestrischen, also die eher oberflächengebundenen Übertragungen. Den begegnen wir eigentlich jeden Tag. Wenn Sie aus dem Hörsaal rausgehen und die Straße lang laufen, dann ist es schwer, dass Sie eine sehen. Kann mir jemand sagen, wo Sie sehen, diese terrestrischen Richtfunkverbindungen? Wo werden die heute am häufigsten eingesetzt? Mobilfunk halt, ne? Ich finde das jetzt schon wieder blöd. Also, ja. Also die Antennen dazu. Das ist ja das, was man letztendlich sieht. Richtfunkantenne. Wie sieht die Antenne von einem Satellitenempfänger aus? Also die Richtfunk sind auch rund. Das ist ein großer Parabolspiegel. Also die sind meistens rund. Und die terrestrischen Richtfunkantennen sind auch runde Antennen. Die gibt es in der Größe bis hin zu mehreren Metern Durchmesser. Wer hat sich sowas schon mal gesehen zu haben? In Leipzig sind davon 5000 Stück installiert. Alles sichtbar. Mobilfunk. Mobilfunk, denk nach diese runden Dinger dran. Wird die Infrastruktur für Mobilfunk aufgebaut. Das heißt, Funktürme, die außerhalb der Stadt auf einem Turm stehen, aber innerhalb der Stadt eben auf Gebäuden, die sind untereinander ganz, ganz häufig und in der Regel über Richtfunkantennen verbunden. Das heißt, wenn Sie da rausgehen oder gucken Sie mal auf Nachbarflächen, wo Sie die Nachbarflächen oder die Funkantennen sehen, die Handyantenne, das was so mit ihr Mobiltelefon kommuniziert, das sind so langstreckenfähige Straßen. Aber die finden dann immer an diesen Masten auch runde Antennen. Und dann können sie gucken, die zeigen in die Richtung. Die brauchen also immer eine direkte Sichtverbindung zu dem nächsten Punkt, wo die Empfängerantennen stehen. Mit solchen Antennen kann man heute in der Größe von 1 Gigabit pro Sekunde durch die Telekom ganz selten. Das heißt, da wo werden dann auch ihre Telefone. Weil das langsam ist. Zwischen den verschiedenen, also zwischenzeitlichen Empfängern. Zweites Fragestellung, was weniger wirklich vorkommt, was auch an Bedeutung verloren hat, ist Carbon. Das kann man bis zu 5 Kilobit pro Sekunde nachrichten, die an die Achter dann fragen. Es haben heute noch viele Laptops. Ja, das ist halt. Halt. Kannst du verbessern. Das wurde nämlich abgelöst durch den Kurzstreckenfunk, Bluetooth kennt jeder von Ihnen, Bluetooth wird verwendet, um Headsets an Telefonen zu verbinden. Das steht auch bei WLAN, ist neu. Ich brauche einen AC-Standard ergänzt. Also, das ist alles, was hier in der Handkonversion ist, findet heute unter Bluetooth statt. Und sonst sind Daten und Fragenraten im Bereich von maximal 24 Gigabit pro Sekunde nötig. Da gibt es auch noch aktuell eine neue Standard gearbeitet, dass man da auch zu höheren Daten und Fragenraten kommt. Und eben dann auch zum Beispiel mit Audio- und Videodaten höhere Qualität übertragen zu können. Und dann natürlich sehr relevant für jedes mobile Endgerät, ich glaube, da gibt es kein mobiles Endgerät, wenn man es nicht hat, ist drahtloses LAN. WLAN, globales LAN. Der gültige Standard ist AV2.11n, mit dem können bis zu 150 Megabit pro Sekunde übertragen werden. Sie finden jetzt schon Produkte nach dem neuen Standard AV2.11ac. Der ist ja sehr neu, deswegen kann es da noch zu Kompatibilitätsprobleme gehen. Das heißt, wenn es da zwei verschiedene Systeme von unterschiedlichen Herstellern koppelt, dann kann es durchaus sein, dass es da noch zu Schwierigkeiten kommt. Aber das ist das, was in den nächsten Monaten profitiert und gehen wird. Und damit sind Datenkartenraten im Gigabit-Bereich möglich. Da ist auch vorgesehen, dass Antennen parallel verwendet werden, im Sinne einer Kanalbildung. Und das sind sogar Daten. Das kommt auf deinen Laptop an, mach mal so. Das war jetzt die Frage, wie viel ist das? 32.000? Ich hatte vorhin gesagt, dass wir uns hier von der technischen Ebene zu der anderen hocharbeiten. Und dieses Hocharbeiten, das ist tatsächlich abgebildet durch ein ganz wichtiges Modell, das sogenannte ISO- oder OSI-Standardmodell. ISO steht für International Standards Organization. Die bringen ganz viele Standards aus. Also nicht nur im Informatikbereich. Sie kennen vielleicht ISO 9001, das ist so ein Qualitätsmanagement-Stempel, den sich viele Unternehmen auf Grundstück und sagen, okay, wir arbeiten nach bestimmten Kriterien, nach denen wir sicherstellen, dass die Qualität unserer internen Prozesse so läuft, dass die Qualität unserer Produkte gewährleistet wird. Also da ist dieses ISO 9001 sehr, sehr wichtig. Aber ISO hat eben das sogenannte OSI-Modell, das OSI steht für Open Source Connection, für Netzwerke definiert. Und das ist das Modell, nach dem heute jedes Netzwerk per eingeordnet wird. Man muss dazu sagen, es gibt praktisch im Prinzip kein Netzwerk, was sich wirklich noch in diese Welt hält. Das hat aber am letzten Endes mehr oder weniger akademische Bedeutung, um erklären zu können, wie so ein Netzwerk grundsätzlich aufgebaut ist und im Prinzip das Problem, das komplexe Problem, wie baue ich ein Netzwerk in diskrete Teile zu legen, sodass man jede dieser einzelnen Schichten letztendlich Komponenten, die wir dann sozusagen einbauen, separat betrachten können, um die Komplexität zu halten. Das Modell hat sieben Schichten. Das ist sowas, das müssen Informatiker am Schlafen wissen. Also wenn sie betrunken, abgehen, schlafen, geweckt werden, wie viele Schichten hat das OSI-Modell, dann müssen sie sagen, sieben. Also es geht gar nicht anders, das werden sie auch oft gefragt werden. Das ist immer so die Prüfungsfrage, aber ich weiß, wir können da jetzt vier oder fünf durch, dann fragt jeder, wie viel hat das für Schichten als OSI-Modell, oder dann sagt sie, ich kann nicht die Schichten sind hier aufgezeichnet. Ich mache mal kurz unten an, physikalische Schichten, über die haben wir gerade gesprochen. Da geht es tatsächlich um so die Kabel, das richtige Kabel sind dann so Glasfaser, wie sind die aufgebaut? Luftschnittstelle, also wie kriege ich Lichtimpulse oder elektrische Impulse gleich übertragen? Die nächste Schicht ist die Alpenschicht. Da geht es darum, wie bekomme ich über diese Schicht Impulse, also Licht oder Strom gefragt, sondern wie kriege ich dort digitale Daten, also nur mit 1 übertragen. Und wie stelle ich sicher, dass auch wenn mehrere Teilnehmer sich die teilen, wie es ja heute der Fall ist hier, in welchem Raum wir alle mit WLAN verbunden sind, dürfen nicht alle Stationen durcheinander reden, beziehungsweise die reden durcheinander, aber trotzdem müssen die Daten auch übertragen werden. Und sowas wird auf dieser Leitungsschicht. Das nächste ist die Netzwerkschicht. Auch eine Netzwerkschicht wird letzten Endes, das ist auch, wird auch Sinterschicht genannt, das ist hier auch ein Verlust, weil sich die englischen Begriffe dazu angeschaut. Die Netzwerkschicht stellt letztendlich sicher, dass die Daten Ende zu Ende übertragen werden können. Ende zu Ende bedeutet, dass wir nicht im gleichen Raum sitzen müssen oder zum Beispiel mit dem gleichen WLAN-Access-Point-Kundenseite liegen, um Daten auszutauschen. Das heißt, nur diese Schicht wird gewährleistet, dass wenn ich hier total an das WLAN angebunden bin und das WLAN mit dem Internet hat, dass ich dann auf einen Server in New York zum Beispiel zugreifen kann. Das macht die Schicht 3. Die Schicht 4 ist die Transportschicht. Die Transportschicht kümmert sich im Wesentlichen darum, dass die Nutzdaten vom Empfänger, vom Sender zum Empfänger kommt und macht alles, was dafür nötig ist. Die Sitzungsschicht ist die Schicht, die verantwortlich ist für den Aufbau von sogenannten Sitzungen, sprich, wenn Sie eine Pause öffnen und auf einen Webserver, einkleben, dann ist das eine Sitzung. Und dann wird dort eine Sitzung gestellt und in dieser Sitzung werden Daten ausgetauscht. Und da werden zum Beispiel Dinge wie die Zugangssteuerung erledigt. Die Datenschutzschicht, da geht es dann darum, wie werden die Daten, die übertragen werden, interpretiert, wie werden die Fragen gestellt. Nicht alle Systeme sind ja kompatibel. Zum Beispiel kann es durchaus sein, dass ein System hat, die nicht den gleichen Zeichensatz verwendet und die den gleichen Zeichensatz auch gar nicht unterstützt. Das heißt, da muss ich die Konversion vornehmen. Und das wird über diese Datenschutzschicht gelöst. Die Schicht 7 ist die Anwendungsschicht. Das sind dann letztendlich die Ebene, auf der die Programme arbeiten. Das ist also das, was in einem bestimmten anderen Programm, zum Beispiel in einem Browser oder in einem Server, spezifisch ist. Und da werden letztendlich die Daten dieses Anwendungswerks verarbeitet. Im Praktischen und vor allem im Internet. Und wenn wir heute Netzwerk sagen, dann denken wir in der Regel ans Internet. Das Internet besteht nicht aus 7 Schichten, sondern besteht eigentlich nur aus 5 Schichten. Und die 5. Schicht ist dort die Anwendungsschicht und die fasst im Prinzip die letzten 3 Schichten, also die Sitzungsschicht, die Darstellungsschicht und die Anwendungsschicht zusammen zu einer. Das passiert auch nicht ganz konsistent. Es gibt Anwendungen, die implementieren all diese Schichten direkt in der Anwendung drin. Dann gibt es aber auch wieder Middleware, wo was dazwischen gehalten ist, was man als zum Beispiel als Darstellungsschicht interpretieren könnte. Aber allgemein ist es hier nicht nötig. Also allgemein ist es so, dass man diese Schicht zieht, diese Anwendungsschicht hat, was da genau implementiert ist, also ist es wirklich von Anwendung zu Anwendung verschieden. Hier sehen Sie nochmal Beispiele für die tatsächlich Verbindungen, mit denen wir es zu tun haben, bei der Datenkommunikation, bei der Verwaltung. Sehen die Kabel und die Stecker, also so ausgehört wie das. Da haben Sie die sogenannten kurzen Stecker, wir sehen also auch welche, die aus dem Telefonumfeld schon viele, viele Jahre bekannt sind und die werden für die Verbindung von Netzwerkgeräten verwendet, sowohl für die Übertragung von Modemdaten als auch für das Ethernet. Das Ethernet ist das weiteste angebotene Medium, mit dem Rechner weltweit verkabelt werden. Dann gibt es noch Firewire für die Anbindung von lokalen Infrastruktur und Peripheriegeräten. USB hat Firewire weitestgehend abgelöst und Firewire spielt eigentlich auch keine Rolle. USB ist der Standard, um Peripheriegeräte heute anzubinden, auch weil wir sehr, sehr gute Daten haben. WLAN hat man heute schon gut gebrochen. Und jetzt auf der Schicht 3 und 4, da finden wir letzten Endes das namensgebende Protokoll für das Internet. Da findet man nämlich die beiden Protokolle, TCP/IP die werden wir zusammengefasst und es wird dann von der TCP-IP-Protokollsammlung oder Protokoll-Suite auf Englisch, Protokoll-Suite, gesprochen. Und TCP und IP sind hier bloß zwei Protokolle rausgepickt. In der Wirklichkeit gibt es im Internet noch hundert oder tausende Protokolle mehr. Aber das sind die beiden wirklich zentralen. IP ist nämlich das Protokoll auf Schicht 3, das sogenannte Internetprotokoll. Und das gewährleistet, dass ich zwischen zwei beliebigen Rechnern, die ans Internet angeschlossen sind, egal wo die sind, Daten austauschen kann. Das heißt noch nicht, dass ich mit dem Browser auf dem Netzwerk oder dem Internet schon mehr, aber ich kann Daten austauschen. Auf der Schicht 4 habe ich dort als wichtigstes Protokoll das sogenannte Transmission-Control-Protokoll oder TCP. Das ist das Protokoll, was dafür sorgt, dass Daten, Massendaten, auch zwischen Sender und Empfänger ankommen. Dass die Fehlerfrei ankommen, dass sie zum Reihenfolge ankommen und dass auch die Leistungssteuerung, das heißt, die Rechner Daten haben, ich darf die Fragen und haben kann, im Netzwerk hergesteuert werden. Das schauen wir uns im Detail ein bisschen genau an. Ich habe ein zentrales Protokoll, das muss man einfach im großen Blick verstanden haben, was auf dieser Ebene passiert. Das Wichtigste ist, dass dieses Protokoll Adressen verwendet, die die Endpunkte im Internet direkt identifizieren kann. Also die sogenannte IP-Adresse. Hat jeder schon mal gehört? Die IP-Adresse ist innerhalb eines Netzes eindeutig. Das heißt, sie muss eigentlich auch, bis auf eine Ausnahme, innerhalb des Internets eindeutig sein, weil die direkt Sender und Empfänger bezeichnen. Und so sehen dann auch die Pakete, die Datenpakete aus, die das Internet losschickt. Das sind letzten Endes diskrete Pakete von Daten mit einer bestimmten limitierten Größe. Und am Anfang habe ich einen sogenannten Paketkopf, die Sender und Empfänger IP-Adresse drinstehen. Und nur damit schicke ich das Paket auf die Reise und damit habe ich genügend Informationen im Paket, damit es selbstständig, quasi selbstständig, seinen Empfänger festsetzt. Diese IP-Adressen, die können entweder statisch sein, meine Webserver zum Beispiel, die ich immer unter der gleichen Adresse haben, damit ich nicht jedes Mal wieder eine neue Adresse lernen muss. Oder die können dynamisch zum Beispiel per Sitzung vergeben werden. Dynamische IP-Adressen finden wir vor allem bei mobilen Endgeräten, zum Beispiel bei den Laptops, die Sie hier ans WLAN anschließen. Wenn Sie da mal in die Systemeinstellung, die Netzwerkeinstellung schauen, dann werden Sie feststellen, dass Sie dort vermutlich jedes Mal, wenn Sie hier sich mit dem Netzwerk verbinden, eine neue IP-Adresse bekommen. Das sind also dynamische IP-Adressen. Und das ist auch was, was Sie zu Hause haben, wenn Sie diese Laptops zu Hause haben. Dann kommt es in regelmäßigen Abständen. Das kann hier, weil du beschäftigt seid, es kann alle 24 Stunden sein oder auch nur einmal pro Monat. Dann kommt es dort eine neue IP-Adresse zugegeben. Die IP-Adresse besteht aus 32 Bit. Ganz wichtig ist hier die Unterscheidung, es gibt zwei Versionen von IP. Wenn man nur IP sagt, dann beispielsweise der Regel dieses IPv4, die vorstehende Version, das ist IP der Version 4. Die Version 4 ist eigentlich die erste Version, die IP nicht wirklich gemeldet. Fragen Sie mich, was die anderen Versionen sind. Ich glaube, Version 2 und 3 sind gegeben. Jedenfalls ist das IPv4 die Version, die wir heute in den letzten beiden Jahren verwenden. Es gibt auch eine neue Version, die heißt IPv. Wer weiß es? Überraschenderweise 6. Was mit IPv5 passiert ist, weiß glaube ich auch kein Mensch mehr. Und das ist der Nachfolger von IPv4, der einige Probleme, die IPv4 lösen soll, dazu sprechen. Die IP-Adresse besteht also aus 32 Bit. Mit 32 Bit kann ich wie diese Zahlen darstellen, also wie viele Adressen habe ich maximal. Wer kann es sagen? Beziehungsweise, wie rechne ich es aus? Das heißt, 32, ich weiß nicht mehr, wie viel das ist. Oh, Mensch. Als Informatiker muss man so Kopf rechnen. Also, 64 müssen sitzen. Das reicht nicht. Bis 32. Die 32 sind 4 Milliarden und ein bisschen. Und das heißt, es gibt also maximal 4 Milliarden IP-Adressen. Und das führt uns auch schon zum Problem. IPv4, wie viele Milliarden Menschen gibt es auf dem Planeten? Ich glaube, im Moment sind es gerade 7,5. und denken Sie an solche Dinge wie das Internet der Dinge, was es zwar noch nicht so richtig gibt, aber wo alles, was irgendwie Stromanschluss hat, auch eine IP-Adresse bekommen soll. Und da sind wir mit 4 Milliarden Adressen nicht nur sehr bald am Ende, sondern schon lange bis Ende hinaus. Und das ist tatsächlich der Fall. Da gibt es ein paar Kniffe, um das künstlich zu erweitern und dieses Problem zu verschieben. Aber das ist ein Problem, was weggeht. Das ist auch einer der Hauptgründe für den Wechsel von IPv4 zu IPv6. Nicht Deutsch und Englisch. Diese 32-Bit, das ist nicht 32-Bit aufgeschrieben, sondern als vier einzelne Ziffern. Sie sehen es hier, das ist so 193.18.1.4. Die Uni Leipzig hat in vielen Bereichen Festleitfläche, das ist zum Beispiel der Zentral Webshop, wenn Sie auf www.unileipzig.de gehen. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe gerade noch auf 193.18.1.1. Und die ist auch immer auf nächsten. Und so sehen IP-Adressen aus. Die sind nochmal intern strukturiert. Es gab dann mal ursprünglich diese Klassen ASD und da hat man gesagt, ich strukturiere jetzt diese Adressen in zwei Teile. Ein Teil des zweiten natürlich verwende ich für den eigentlichen Rechner, den ich adressiere, für den Endknoten und den Rest verwende ich für das Netzwerk, für das sogenannte Subnetz. Das kann man sich so vorstellen, wenn wir jetzt hier alle in einem WLAN angeschlossen sind, einen Access Point, dann sind wir alle in einem Subnetz und haben alle den gleichen Adresspräfix. Und nur der hintere Teil ist für jeden unserer Rechner unterschiedlich. Und da kann man natürlich jetzt die Frage stellen, wie viele Bits reserviere ich für den Präfix? Und so, wie viele reserviere ich für die Endstation? Je nachdem, wo ich die Grenze ziehe, kann ich entweder mehr Netze oder mehr Endknoten adressieren. Deswegen hat man diese Klasse eingeführt. Und in der Klasse A verwendet man 7 Bits für die Netzwerk-IT und 24 Bits für die Host-IT. Wie viele Netzwerke kann ich damit adressieren? Mit 7 Bits? Wie weit kann ich mit 7 Bits zählen? 7, 2, 2, 2, 2, 2. Wie sind Sie drauf gekommen? Okay, 2 auf 7 ist richtig, 255 ist falsch. 2 auf 7 ist 128. Das heißt, wir können dort von 0 bis 127 zählen. Wir können also 128 Netze adressieren. Und da sehen Sie schon die Einschränkung, es wird weltweit auf jeden Fall mehr als 128 Subnetze geben. Deswegen hat man mehrere Bereiche adressiert. Der zweite schneidet das ungefähr in der Mitte durch. Da hat man dann 14 Bits für die Netz-ID. In Spanien ist auch das Rechnen mit 2 auf 14 ist. Und 2 auf 16 für den Endknoten. Das sind also dann kleinere Subnetze. 2 auf 16 sind 65.536. Das heißt, da hat man 2 auf 14 Netze, glaube ich, 16.000, genau, da hat man 16.000 Netze mit jeweils 65.000 Endstationen. Dann kommen die Class-C-Netze, das sind eigentlich die häufigsten, Stolper. Die machen die Aufteilung zwischen 21 und 8, da gibt es 21 Bits für das Netz und 8 Bits für den Host. Das heißt, da hat man 221 Subnetze, a 255 Endstationen. Und die erkennt man alle an den Bereichen, also hintereinander antwortet. Das heißt, von 1001 bis 127 und so weiter ist Klasse A. 128.001 bis 191 und so weiter ist Klasse B. Und 892 bis hier ist Klasse C. Klasse D ist für sogenannte Multicast-Übertragung reserviert, da geht es weiter ins Detail. Und Klasse G für künftige Nutzung. Irgendwann war auch diese Aufteilung zu komplexieren. Und deswegen werden diese Aufteilung heute völlig variabel gemacht. Das heißt, ich kann hier bei den 32 Bit die Grenze genau auf ein Bit legen. Ich muss also nicht eine von diesen Klassen wählen, sondern ich kann sagen, ich nehme 12 Bit für das Netzwerk und 18 Bit für den Hostteil. Oder ich nehme 24 Bit für das Netzwerk und nur 5 Bit für den Hostteil, weil ich ein sehr kleines Netz habe. Also zum Beispiel in der Heimumgebung super sein kann, wo ich mit 2.5 immerhin 2.5, 4, 8, 16, 32 und 32 Endgeräte adressieren kann. Es gibt besondere IP-Adressen, die sind reserviert. Dazu zählt die 127.0.0.1. Das ist immer die, das ist man selbst. Die lokale IP-Adresse jedes Rechners ist immer der Rechner selbst. Das heißt, wenn Sie auf diese Adresse zugreifen, greifen Sie immer auf den eigenen Rechner zu. Als Namen steht dahinter Localhost. Das ist vor allem für Testzwecke sinnvoll. Wenn ganz hinten an der IP-Adresse, also an der letzten Stelle, hier, wenn da eine 0 steht, ist die Vereinbarung, dass das das Netzwerk adressiert. Also nicht ein Rechner im Netzwerk, sondern das Netzwerk als Gesamtes. Das heißt, dann fühlt sich niemand angesprochen, nur das Netzwerk. Wenn da hinten eine 255 steht, dann handelt es sich um die Broadcast-Adresse. Broadcast ist eine Möglichkeit, eine Datenübertragung von einem Rechner an alle anderen Rechner in einem Netzwerk zu schicken. Das heißt, wenn ich im Netzwerk bin und an alle 200 angeschlossenen Rechner eine Nachricht schicken will, muss ich die nicht 200 mal rausschicken, sondern ich schicke die einfach an die Broadcast-Adresse, an die 255, und dann wird die automatisch im Netzwerk an alle angeschlossenen Rechner gesendet. Fragen dazu? Also wie gesagt, unterbrechen Sie mich gerne und fragen Sie halt. Die nächste Generation von IP ist, wie gesagt, IPv6. Ich glaube, der wird dieses Jahr der 15. Jahrestag gefeiert. Das ist erstaunlich. Und seit 15 Jahren wird eigentlich immer gesagt, nächstes Jahr kommt der Durchbruch von IPv6. Der Durchbruch von IPv6 lässt tatsächlich noch auf sich warten. Aber es ist mittlerweile, also die Umstellung auf IPv6 mittlerweile so weit fortgeschritten, dass sich das Ganze nicht mehr aufhalten lässt. Vor 5 Jahren haben wir schon von Leute gefunden, die es darauf verwendet haben, dass es IPv6 niemals schaffen wird. Ich denke, von diesem Punkt sind wir hinaus. IPv6 wird in vielen Bereichen des Internets verwendet, vor allem in solchen Regionen, die bei der Adressvergabe schlecht weggekommen sind. Was denken Sie, wo die Region liegt? So, wo sind die Logos? Afrika. Wie geht das denn da halt? Ja, ja, klar, was denkst du denn? Wer ist gut weggekommen dabei? Wer ist am besten weggekommen? Was schätzt Sie? Na, Amerika. Warum? USA. Na, die haben es erfunden. Genau. Amerika hat es nicht mehr erfunden, also nicht Amerika, sondern die Forscher waren maßgeblich amerikanische Forscher an den amerikanischen Universitäten. Das ging los in den 60er Jahren. Und deswegen sind die natürlich, haben die sich da in gewisser Weise selbst bevorzugt. Wer kommt schlecht weg, kann man darauf ableiten? Afrika, Südamerika, Asien. Genau, Asien, Afrika, Südamerika. Afrika hängt uns so weit hinterher, dass sie im Moment noch andere Probleme haben, als dass sie die IP-Adressen ausgeben. Aber in Asien, ist das Problem am Akku. In Asien ist zum einen also sehr viele aufregende Wirtschaftsnationen und es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die das jetzt mal nutzen wollen. Und die hat einfach schon vor 5 Jahren. Das ist so groß, dass es wahrscheinlich die rechte Adresse im Boden sind, vor diesem Bräuchchen die Zahl auszusprechen. Also da hat man jetzt aus den Fehlern noch mal gelernt. Und dann gesagt, wir machen die Zahl verdammt nochmal so groß, dass wir die nächsten 100 Jahre und 1000 Jahre vor haben. Das heißt, ich glaube, mit 228 kann man fast jedem Atom im Universum eine IP-Adresse geben. Das heißt, da ist immer noch eine sichere Zeit. Das war auch nur ein Gebot für einen V6. In dem Fall ist es auch natürlich viele andere Dinge, die es in den letzten 30 Jahren sich als nachteilig aufgestellt haben. Und das darf jedes Mal. Dafür hat Großer Nachteil von IPv6, das ist deutlich schlechter lesbar als IPv4. Also insofern hat es da natürlich schon Schritt gegeben, der aber auch mit den längeren Adressen an sich zusammenhängt. Man hat ja auch Einfachung, dass man 0 aufeinanderfolgende weglassen kann und deswegen kürzt sich so eine Adresse hier letzten Endes auf diese Adresse hier unten. Und die letzten 4 Bytes können dezimal dargestellt werden. Und es gibt in IPv6, das ist eine Sammlung von Standards. Es ist nicht nur ein Standard, es ist eine Sammlung von Standards. Und es gibt da eine ganze Reihe von Unterstandards, die letztendlich sicherstellen sollen, dass es einen weichen Übergang von IPv4 zu IPv6 gibt. Also auch, dass ein IPv4-Gerät mit einem IPv6-Gerät kommunizieren kann. Und das ist zum Beispiel ein Ausdruck dessen, dass ich also in so eine lange IPv6-Adresse eine kürzere IPv4-Adresse einbetten kann. Und das mache ich also am Ende, indem ich letztendlich den Dranhänger, die letzten 4 Bytes, also die letzten 32 Bit von 128 verwende, wie eine IPv4-Adresse. Und dadurch kann ich im Prinzip die IPv4-Adresse nahtlos in den IPv6-Adressraum einbetten. Mit IPv4 hat man auch einen Aspekt der Netzwerksicherheit deutlich verbessert. Wenn ich ein Netzwerk angreifen möchte, wenn ich irgendwo einen Rechner übernehmen möchte, zum Beispiel wenn ich hier den Server- und Personaldezernat der Uni Leipzig hacken will, um herauszufinden, was der Rechner bedient, dann muss ich erstmal herausfinden, welche Rechner gibt es hier, welche Server ist das überhaupt, dann muss ich das Netzwerk scannen. Und das mache ich in der Regel, indem ich alle IP-Adressen hier nacheinander anspreche. Das googelt wohl auch keiner. Was ist das für ein Rechner? Solche Adressscans, die werden mit der Einführung von IPv6 viel, viel schwieriger, weil einfach der Adressraum, den ich scannen müsste, viel, viel größer ist. Und statt 100.000 Pakete auszuschicken, auch die ich dann verarbeiten muss, müsste ich dort vielleicht 100 Millionen oder noch mehr Scan-Pakete rausschicken. Und deswegen erhöht sich hier die Sicherheit, einfach weil ich sozusagen 1.000 Rechner im Adressbereich über 10 Millionen stecken kann. Und dann kann ich mir einfach nicht mehr leisten, die alle 10 Millionen durchzuprobieren. Damit erhöht sich die Sicherheit. Gleichzeitig beschränkt sich aber auch die Anonymität ein, weil eine Vereinbarung war, dass ein Teil der IPv6-Adresse der sogenannte Interface Identifier ist. Und da hat man der Einfachheit halber auch eine Adresse, genau wie es schon lange gibt, die sogenannte MAC-Adresse. Wer weiß, was es mit der MAC-Adresse auf sich hat? Was ist die MAC-Adresse? Eine gerätespezifische Adresse für jedes Gerät. Der vergibt die aus. Ist ja auch. Ich will heute nicht alles machen. Früher musste ich das noch in Router eingeben, damit ich auch wusste, dass es das Gerät ist. Das kannst du heute auch machen. Was wollte ich? Jedes Gerät hat jedes Netzwerkinterface, also jede Schnittstelle, die mit dem Netzwerk kommuniziert, hat eine MAC-Adresse. Man kann sogar zwei. Der hat eine MAC-Adresse für den Ethernet-Anschluss, wo sie das Kabel reinstecken. Der hat eine MAC-Adresse für das WLAN. Ihr Handy, Ihr Smartphone hat eine MAC-Adresse für die WLAN-Schnittstelle. Und über diese MAC-Adresse ist jedes MAC-Adresse, die weltweit eindeutig, die wird vom Hersteller bei der Produktion in das System eingebrannt. Und die ändert sich auch nicht. Und damit kann man ein bestimmtes Gerät identifizieren. Und das ist natürlich ein potenzielles Datenschutzproblem. Und die MAC-Adresse hatte vorher bisher bloß lokale Signifikanz. Die musste ich also, wenn ich von außen auf meine Netzwerk zugreifen wollte, nicht wissen. Dann habe ich zwar die IP-Adresse geschickt und dann gab es die Mechanismen, die sichergestellt haben, dass ich das zu der richtigen MAC-Adresse sende. Bei IPv6 fließt diese MAC-Adresse in die IPv6-Adresse ein und die sieht ja jeder. Das heißt, wenn ich jetzt von meinem Rechner aus eine Nachricht zu einem anderen Rechner, zu einem Server in New York schicke, dann steht das als Absender IP-Adresse meine IP-Adresse inklusive der MAC-Adresse drin. Dann wissen die ganz genau, das ist mein Endgerät. Und wenn ich den gleichen Zugriff aus Tokio mache, einen Tag später, oder 2 Tage später, dann bin ich hinkomme mit dem Flugzeug. Wenn ich den gleichen Zugriff aus Tokio mache, dann können die mich, auch wenn ich eine IPv6-Adresse habe, können die mich identifizieren, weil die MAC-Adresse ja die gleiche ist. hatte man am Anfang gedacht, man sieht die Idee, weil technisch ist es ja viel einfacher. Das hat man aber auch mal gemerkt, dass es aus dem Datenschutzgrund eine schlechte Idee ist. Deswegen gibt es da einen weiteren Standard, die sogenannten Privacy Extensions. Und da werden letzten Endes diese Mac-Adressen finanziert. Da wird das nicht mehr die feste Mac-Adresse genommen, sondern es gibt jedem Netzwerk eine Variable für den Datenschutzgrund zwischen meiner eigenen Mac-Adresse, die da bleibt, und der Mac-Adresse, die ich da reinschreibe. Und die kann ich jede Sekunde oder jede Minute oder jede Stunde ändern, sodass dieses Flagging möglich ist. Und solche Erweiterungen gibt es tatsächlich viele bei IPv6. Ja. Privacy Extensions sind mit Sicherheit verfügbar. In jedem IPv6-Deck kannst du irgendwas mit dem Standard, aber sie sind vermutlich standardmäßig deaktiviert. Das heißt, wenn Sie jetzt ein IPv6 wirklich aktivieren und erstmal die Java-Konfiguration einstellen, dann wird die Privacy Extension vermutlich deaktiviert sein. Das müssen Sie auch nicht. So ähnlich wie bei WLAN, früher die Schlüsselung standardmäßig aktiviert war, wo man sich mal einen Meldpunkt kümmern musste, mittlerweile ist es ein Programm. Okay. Bei IP habt ihr jetzt sichergestellt, also mit IP haben wir sichergestellt, dass zwei Geräte miteinander kommunizieren können. Aber da haben wir noch nichts gekonnt. Es sollten ja letzten Endes Menschen miteinander kommunizieren, die irgendwas in ihrem Rechner einsetzen. Und die machen das über ein Kabel, über Anwendung. Diese Programme sollen die Daten auskommen. Ich will, dass mein Facebook-App auf den Facebook-Server zugreift. Und da reicht die IP-Kommunikation nicht aus. Die reicht nur aus, dass mein Smartphone was an den Facebook-Server senden kann. Aber das reicht nicht aus, dass meine Facebook-App auf mein Smartphone auf den Webserver, der auf der Serverkarte bei Facebook läuft, verschicken kann. Das geht noch nicht. Und genau das machen die sogenannten Sockets. Mit den Sockets bewegt sich nämlich eine Schicht höher. Das ist die Schicht 4. Und auf der Schicht 4 habe ich im Internet, und das ist schön hier, also auf der Schicht 3 ist es ganz, ganz einfach, da habe ich nur IP. Das ist zwar zwei Ausgänge, IPv4 und IPv6. Und auf der dunkelgrünen Schicht habe ich nur zwei Protokolle. Es gibt noch ein paar mehr, aber die sind fast irrelevant. 99,9% der Kommunikation im Internet läuft über diese beiden Protokolle. TCP und UDP. UDP steht für User Data Client Protocol und TCP für Transmission Control Protocol. Und das sind zwei verschiedene Arten, wie ich Daten zu anderen transportiere. Das eine, UDP, macht das verbindungslos und unzuverlässig. Und TCP macht das verbindungsorientiert und unzuverlässig. Jetzt könnte man sich fragen, wozu braucht ihr eine unzuverlässige Datenkommunikation? Ja, kannst du das erklären? Also, ich habe ja gesagt, wir kommunizieren Anwendungen. Apps. Stellen Sie sich irgendeine Anwendung vor und finden Sie eine, wo eine unzuverlässige Kommunikation ausreicht oder vielleicht sogar ein Vorteil ist. Also, wo würden Sie UDP statt TCP verwenden? Aufgrund der Unzuverlässigkeit. Hat jemand eine Idee? Ich verrate Sie, weil der allerhäufigsten Anwender, die wir alle verwenden, würden Sie das tun. Das wird es auch in der Praxis gemacht. Eine Idee? Für Sprachübertragung. Jegliche Form der digitalen Sprachübertragung wird über UDP übertragen. In der Regel, man kann es auch über TCP machen, aber es ist kein Problem. Und jetzt die Frage, warum braucht er eine unsichere, unzuverlässige Kommunikation? Bei TCP wird die Zuverlässigkeit dadurch sichergestellt, dass ich für jedes Datenpaket, was ich übertrage, eine Quittung bekomme, womit der Empfänger sagt, es ist angekommen. So ähnlich wie einschalten und rückschalten. Und dann, wenn das nicht kommt, wenn ich jetzt innerhalb, und ich weiß auch ungefähr, ich habe dir was geschickt, die Quittung kam nach einer Sekunde. Wenn das nächste Mal die Quittung 1,5 Sekunden ausbleibt, dann weiß ich, das Paket ist verloren gegangen. Und dann schicke ich das als Sender nochmal. Das ist genau die Zuverlässigkeitskomponente, die sie hier reinbringen. Bei einem Telefonat ist es aber totaler Unfug, ich sage was, das was ich sage, wird in kleine Pakete zerhackt, die dann nach und nach geschickt. Und wenn es davon das dritte Paket verloren geht, das 2 Sekunden später nochmal zu senden, das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann bin ich ja mit meinem Redeverschluss viel weiter. Das heißt, das werfe ich immer weg. Das ist also Ressourcenverschwendung. Deswegen wird die Sprachkommunikation in der Regel irgendwie viel verwendet. Beziehungsweise man kann es allgemeiner fassen, für jede Art von Echtzeitkommunikation, wo ich also nicht zurückgehen kann in der Zeit und ein Loch, was in meiner Datenbetrag noch ist, später auffüllen kann. Zum Beispiel bei einer ungebuchten Videoübertragung. Also wenn Sie eine Videokonferenz haben, ist das auch nicht sinnvoll. Dann haben Sie dann plötzlich in der Sekunde 10 das Bild von der Sekunde 8. Das sieht nicht gut aus. Und deswegen ist UDP wirklich ein sinnvolles Protokoll. Das ist viel, viel einfacher. Und wie gesagt, stellt keine zuverlässige Kommunikation zur Verfügung. Wer kann sich hier noch, was zuverlässig bedeutet, das habe ich schon gesagt, das ist also im Wesentlichen die Empfangskündigung. Wer kann sich noch vorstellen, was verbindungslos, wer so verbindungsorientiert ist? Das ist also ein ganz grundsätzliches Paradigma in Computernetzwerken und alle Arten von Verbindungen werden einzeln, entweder verbindungslos oder verbindungsorientiert. Wer weiß, was der Unterschied ist oder wer hat ein Beispiel für verbindungsorientierte oder verbindungslose Kommunikation? Ich habe die Frage gerade nicht verstanden. Ich weiß ja schon, dass den Namen ablehnen, ein bisschen. Wenn man es orientiert, das kann man sich am besten ableiten aus dem alten System. Und wenn man es orientiert, heißt, dass ich, bevor ich kommuniziere, eine Verbindung zwischen den beiden Kommunikationspartnern aufbaue, explizit. Beim Telefonieren ist es wählen. Ich gebe die Nummer an. Und dann nehme ich das Netzwerk mit wem ich reden möchte. Und das Netzwerk baut für mich die Verbindung auf. Das ist der Rufton. Und erst wenn die Verbindung steht, dann werden die Pakete da angereichert. Der Vorteil davon ist, dass ich den Overhead, das heißt den Aufwand für den Verbindungsaufbau, einmal habe. Und Sie merken es beim Telefon, das dauert. Also selbst wenn der Gegenüber sofort rangeht, hat man eine natürliche Verzögerung von einer halben Sekunde oder einer für eine Sekunde von dem Abheben, bis die Verbindung steht. Verbindungslos bedeutet, dass Sie es nicht tun. Und das ist genau das, wie das Internet allgemein funktioniert. Ich habe es vorhin gesagt, wenn ich also ein IP-Paket auf Reisen schicke, dann gebe ich den einen Adressstempel, da steht der Absender und der Empfänger drauf. Da ist aber nur der Empfänger wichtig. Und ausschließlich anhand dieses Adressstempels, also des Empfängers, der auf dem Paket steht, wird das Paket Schritt für Schritt zugestellt. Und das passiert über sogenannte Multi-Router, über die Zwischenhops. Und die stellen anhand der Adresse dieses Paket zu. Die gucken also auf die Adresse, die wissen, ah, die Adresse liegt ungefähr in der Richtung und schicken das in die Richtung. Und das ist tatsächlich die Route, die im Internet funktioniert. Jeder Router hat eine Tabelle und jeder Router hat mehrere Interfaces und man weiß, in welche Richtung die Interfaces zeigen. Und da steht eine Tabelle drin, für diesen IP-Adressbereich schickst du das dort raus, für diesen Adressbereich da raus und für diesen schickst du das da raus. Alle Pakete, die nach New York gehen, geht immer die transatlantische Verbindung. Das heißt, wir gehen zu dem Interface raus, wo die transatlantische Gasverbindung drinsteckt. So funktioniert das. Und das passiert in jedem Paket neu. Und das ist verbindungslos. Geht es eben. Tiefseekabel ist so ein Durchmesser. Ein Tiefseekabel ist so ein Durchmesser. Aber wir haben auch Vorteile, die ich bei verbindungsorientierter Kommunikation habe. Glasfaser. Bei verbindungsorientierter Kommunikation kann es zum Beispiel nicht vorkommen, dass ein etwa und ich stecke 80 Petabyte pro Sekunde wirklich. Weißt du, was das ist? Das ist unglaublich viel. Und ich lasse den Paket an der Lusche. Der erste Postbote in den direkten Weg. Ja, aber. Der erste Postbote in den Umweg über Frankfurt. Und eine Stunde später schickt den zweiten Boten los. Mit dem gleichen Adress auf Kleber. Auch nach Berlin. Und der nimmt den direkten Weg. Und holt natürlich das zuerst losgeschickte Boten. Das ist er da. Genau das ist, was im Internet auch passiert. Das heißt, wenn Sie jetzt 10 Pakete in einem Schritt 3 für Fluss schicken, ist nicht sichergestellt, dass die in der Reihenfolge ankommt. Das ist ganz wichtig. Und TCP als höhere Schicht, als Transportschicht, baut jetzt hier aufbauend auf IP einen Mechanismus ein, wo ich das dann doppelt gewährleisten kann, indem eben explizit eine Verbindung aufgebaut wird. Das heißt, bei UDP ist die Reihenfolge nicht sichergestellt, bei TCP ist sie das. Und ich muss dann immer an die Anforderungen, auf die Anforderungen meiner jeweiligen Anwendung schauen, also mein Programm, was ich verwende, welches Verhältnis von Verwendung richtig ist. Eine solche Verbindung sind meine Verbindungen zwischen zwei Endgeräten. Ja. Sehr gute Frage. Wenn ich meine Daten, also Sie fragen, wie ist eine schnelle Reihenfolge der Daten, die eingehalten wird oder hergestellt wird. Meine Daten, die ich sende, sind ja meistens größer als das einzelne Paket, was ich senden kann. Deswegen wird das abgehalten, Paket und losgeschickt. Es kommt in der Schreibfolge an. Versuchen Sie selbst zu beantworten. Würden Sie jetzt noch nicht ganz im Jahr hoch? Wo ist die beste Stelle, wo ich am leichtesten? Weil Empfänger war alles da. Weil nur wer hat, kriegt auch tatsächlich alles. Es kann ja sein, dass sie noch bis zum letzten Hop, bis zum letzten Router vom Empfänger unterschiedliche Wege gehen. Das heißt, dass irgendwo in der Mitte wieder zusammensetzen zu wollen, das wird gar nicht gehen. Hier fließt Aufwand. Und deswegen macht das Netzwerk hier einfach gar nichts. Es lässt unter dem wieder laufen. Empfänger. Das ist also tatsächlich dann mit irgendwelchen Aufwand beim Empfänger. Das ist was, was zum Beispiel nicht definiert. Das ist zusammengesetzt und korrigiert uns nicht beim Empfänger. So, eine Sockel, also eine Kommunikationsschnittstelle zwischen zwei Anwendungsprogrammen, die hat immer vier Parameter. Die besteht aus der IP-Adresse des Empfängers, der IP-Adresse des Senders, der sogenannten Portnummer des Clients und der Portnummer des Servers. Und die Portnummer ist jetzt nichts weiter, denn die IP-Adresse ist eine Adresse auf die ich frei auf der Netzwerkschicht. Und die Portnummer ist die sogenannte Adresse auf der Schicht 4. Und die identifiziert nicht das Netzsystem, die IP-Adresse, sondern die identifiziert eine Anwendung, die auf dem Netzsystem läuft. Das heißt, auf jedem Endgerät, auf jedem Rechner, auf jedem Smartphone werden die Anwendungen, die dort laufen, durchnummeriert. Und wenn ich ein Datenpaket losschicke, so mit TCP oder UDP, dann steht in dem TCP oder UDP-Paket-Kopf genau diese Portnummer drin. Diese Portnummer ist 16 Bit lang. Daraus ergibt sich, wie viele Applikationen kann ich damit adressieren. Die einfache Antwort wäre 216, immer richtig, und es sind 465.536. Und diese Portnummer identifiziert eindeutig einen Client, also ein Programm, was auf meinem Rechner läuft, was gerade kommuniziert. Und das habe ich auf beiden Seiten. Und es gibt dann sowohl die Portnummer des Servers als auch die des Clients. Nehmen wir eine Web-Kommunikation mit dem Browser, mit dem Firefox, Safari, Internet Explorer auf www.spiegel.de zugreifen. Dann wird natürlich ein Paket geschickt, wo Ihre Absender-IP-Adresse drinsteht und die Empfänger-IP-Adresse des Webservers auf dem www.spiegel.de gehostet wird. Aber zusätzlich sehen Sie als Zieladresse die Portnummer, das ist als Zielportnummer, welche? Wenn ich auf den Webserver zugreife, werde ich dann in welche Adresse sehen, welche Portnummer? Haben Sie sicher schon gehört? Raten Sie, eine Zahl zwischen 1 und 65.536. Was ist das? Mail? Fängt mit der 8 an? Das ist die 80. Von 80 bezeichnet in der Regel Webserver. Ja. Auf der kleinen Seite wird eine höhere, also wird der Adressbereich der Pokémon von 0 bis 65.536, der wird aufgeteilt in verschiedene Bereiche Und für die Surfer ist der Bereich bis 2048 reserviert. Und darüber hinaus wird der Bereich dynamisch für Clients verwendet. Das heißt, wir brauchen dürfen eine Zahl größer als 2048 aus und verwendet die, um mit dem Browser auf den Webserver zuzugreifen. Auf der Surfer-Seite ist die Zahl noch fix. Das heißt, ein Webserver in der Regel 80. Ein Webserver könnte auch sofort 8000 laufen. Da gibt es auch Fälle, wo das so ist. Wie würden Sie dann mit dem Browser auf diese auf diesen Webserver zugreifen? Hat sie uns mal gefragt, auf den Webserver zugegriffen, der nicht auf dem Standardport läuft? Wie geben Sie das ein? Sie geben ja oben die Adresse ein, www.spiegel.de. Hat jemand schon mal eine Doppelpunkt eingegeben? Wenn Sie also die Adresse eingeben, www.spiegel.de, Doppelpunkt 80, dann passiert gar nichts. Das ist das, was also diese 80 ist, dann ist passiert immer automatisch. Aber wenn Sie dann 8000 angeben, dann greift der Browser plötzlich auf den Zielpunkt 18.8000 zu. Das machen durchaus manche, um den Webserver auch zu verstecken, weil dann der Reichweite ja nicht nur bleiben ist, sondern muss die Prompt auch kennen und kann dann aber durch Angabe dieses Prompts explizit darauf zugreifen. Jetzt können wir zurück zu dem, was ich jetzt angesagt habe. Das sind die Packet Inspection und sichere Identifikation von Applikationen. Fast jede Applikation im Internet, Websurfen, E-Mail, FTP, File-Sharing, die verwenden alle wohldefinierte Vorkommen zum Datenaustausch. Für Websurfen, also für HTTP ist es wie gesagt 80, für E-Mails ist es 20, für FTP, für File-Transfer ist es 22 und so weiter. Und wenn ich jetzt den Netzwerkverkehr welche Anwendung, welchen Datenverkehr übertrage, schaue ich mir einfach die Vorkommen an, zähle die Anzahl Pakete, also die Anzahl Bytes, die übertragen werden, und dann weiß ich, wie viele Daten von welchen Programmen übertragen werden. Das scheint aber daran, dass diese Zuordnung zwischen Anwendung und Portnummer, die ist mehr oder weniger freiwillig. Ich hatte es eben schon gesagt, mich hindert niemand daran, einen Portserver auf der Adresse 5738 zu betreiben. Und den wird er natürlich keiner suchen. Und wenn ich jetzt reinschaue, dann zeigt mir einfach später 80, um zu wissen, was HTTP-Verkehr ist, dann fällt es dann eindeutig raus, obwohl es natürlich HTTP-Webverkehr ist. Und deswegen muss ich dann tiefer ins Paket reinschauen, um herauszufinden, ob das tatsächlich HTTP-Verkehr ist. Genau das macht diese Deep Packet Inspection. Und das brauche ich heutzutage natürlich in Firewalls, weil ich Webverkehr auch dann verbieten will, wenn er über solche ungewöhnlichen Kurzläufe und jede andere Anwendung, die sich nicht an diese Konvention hält. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Daten werden also in den Paket übermittelt und die Größe von Daten in einem Paket ist limitiert. Im Internet brauchen Sie Ihre Informationen, das kann ich mir vorstellen, ist die Paketgröße auf 64 Kilobyte limitiert. In der Praxis ist das Paket übertragen werden viel kleiner, weil die darunterliegende Programmtechnologie, also vor allem Ethernet und WLAN, in der Regel so viel kürzere Pakete übertragen können. Auf der unteren Ebene heißt es Paket nicht mehr Paket, sondern Rahmen oder Frames im Englischen. Und wir haben dort vor 30 Jahren die maximale Begrenzung geerbt. Bei Ethernet haben wir da über Jahre die Begrenzung auf 1005 gehabt. Deswegen ist es heute noch so, dass 99% aller Pakete im Internet kürzer als 1005 sind, obwohl das Internet eigentlich länger Pakete übertragen kann. Es gibt mittlerweile, vielleicht hatte ich schon mal in der Konfiguration der Netzkarte gesehen, sogenannte Jumbo-Frames. Damit kann man längere Pakete übertragen, die kann ich auch ins Internet übertragen. Und sobald irgendwo dann eine Strecke zwischendurch ist, die es nicht kann, werden die Pakete wieder zerstückelt. Das nicht zerstückelt ist gar nicht so schlimm, weil das sowieso stattfindet, wenn ihr eine Datei mit 10 Megabyte Größe oder 1 Gigabyte Größe übertragen will, dann wird die eben viele von diesen kleinen Paketen zerstückelt. Die Pakete werden dann bei TCP in der Ursprungsreihenfolge ausgeliefert. Haben wir vorhin besprochen, wie das funktioniert. UDP stellt die Pakete ungeordnet zu und einzelne Pakete können verloren gehen. Die kommen dann tatsächlich an. Und ich habe auch keine Benachrichtigung, dass sie nicht antreffen. Das heißt, hier muss ich dann die Empfang der Anwendung kümmern. Wenn ich UDP verwende, muss es mir entweder egal sein, dass sie verloren gehen. Das wäre bei einer Telefonie-Befragung so. Da ist es egal, weil das weg ist, das merkt schon, dass die Qualität schlechter ist. Aber ich brauche die da nicht mehr. Wenn ich sie noch brauche, dann muss die Anwendung selbst in irgendeiner Form der Statistik führen, dass eben die Nachrichten reinkommen. Hier noch ein Beispiel: UDP wird von DHCP und DNS verwendet. Abkürzungen gibt es hier natürlich viele. DHCP und DNS sind noch relativ gebräuchlich. Brauchen sie auch, damit gut an der Grill funktioniert. Wer weiß, was DHCP und DNS sind und machen. DHCP-Server gibt es in der IP. Was macht DHCP? Das ist der Domain-Name-Server. Ich gebe einen Tipp: DHCP steht für Dynamic Host Configuration Protocol. Also dynamisches Host-Endgeräte-Konfiguration. Was konfiguriert das? Der gibt automatisch jedem Gerät eine IP-Adresse. Richtig. Das ist nicht das Einzige, was DHCP kann, auch der Haupteinsatzzweck von DHCP ist. Ich habe ein Gerät, ich habe einen Access Point, ich habe keine IP-Adresse. Der DHCP-Server, also mein DHCP-Client, also auf jedem Rechner, auf jedem Rechner, den Sie haben, ist der DHCP-Client. Halt den DHCP-Client mit dazu, deine IP-Adresse für diese Session ist diese. Das macht DHCP. Was macht DNS? DNS steht für Domain Name System. Für welchen Domain-Namen sind die Regeln? Ich habe das schon öfters welche genannt als Beispiel. Spann.de. In der Praxis arbeiten wir nicht mit IP-Adressen. Also niemand gibt oben in die Adresszeile seines Browsers ein 139.18.1.1, wenn er auf die Webseite mit der Webseite führt. Das geht, Sie können es ausprobieren. Also die Adresse eingeben, dann sind Sie genau auf der Webseite, sondern Sie geben ein www.leipzig.de. Und das Domain Name System macht genau die Umsetzung zwischen diesen Namen und den IP-Adressen. Der Rechner braucht die IP-Adresse, Sie können es nur den Namen merken. Deswegen tippen Sie den Namen ein, der DNS rein, der Fahrer automatisch beim DNS-Server an, nur das ist die IP-Adresse zu www.leipzig.de, der antwortet, das ist die 139.18.1.1. Das macht DNS. Darüber kann ich auch ein Wort identifizieren, das eindeutig ein Dienstleistungsprogramm. Und dann zum Beispiel dann bei der P-Mark 1.21, Teil des 22 und SMT 25 und ACP und sagen, wir schauen auf die Person auf. Die Pokémon sind tatsächlich von 0 bis 65 draußen. Okay, soviel zur Theorie. Wir sind an dem Punkt, dass Applikationen mit der Rasse kompliziert werden. Jetzt schauen wir uns an, was wir tun müssen, wirklich praktisch. Der Land ist im Netz. Da brauche ich einen Hub oder einen Switch. Hub ist mittlerweile mehr so eine Geschichtsreaktion. Das ist, glaube ich, kaum zu brauchen. Deswegen haben wir einen Switch, einen Switch-Sensor, ein Gerät, wo ich mehrere Endgeräte anstecken kann. Und jedes Endgerät hat seine eigene Lebensmittel, individuelle Verbindung zum Netzwerk. Bei dem Hub ist das noch anders. Bei dem Hub teilen die sich alle das Medium. Und bei dem Hub kann also automatisch jeder das Medium kommunizieren. Das heißt, wenn ich einen Hub habe, hier mit vier Anschlüssen, stecke ich die Endgeräte rein. Und der an Punkt 1, der schickt irgendwas an den Punkt 2. Bei dem Hub bekommt das alle mit, da wird also auch alle fortgesendet, das ist auch Broadcast. Dann ist beim Switch, der merkt sich, in welchem Punkt welches Endgerät angeschlossen ist. Schickt das nur an den Punkt, wo auch der Adressat angeschlossen ist. Deswegen steht hier, Hub operiert auf Schicht 1 und der Switch operiert auf Schicht 2. Bei der Switch merkt sich die Adressen, welche Adressen sind das, wir haben es vorhin schon, welche Adressen merkt er sich. Schicht 2 waren ja IP-Adressen, welche Adressen haben wir auf Schicht 2? Hub-Adressen. Die Backup-Adressen sind das. Das sind also die Adressen, die ein Interface eindeutig festhalten und ein Switch merkt sich einfach in einer Internet-Tabelle. Ich komme nächste Woche nicht. Angeschlossen. Ich würde sagen, an dieser Stelle unterbrechen wir und machen dann nächste Woche weiter. Nächste Woche wieder, wenn ich das Teil der Monitor und einen zweiten Teil. Thank you.